wo Tieftafeln 50 bis 66 von Friedrich von Schiller. 50. Gelehrte Gesellschaften. Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig. Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus. 51. Die drei Alter der Natur. Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat sie entseelet. Schaffendes Leben aufs Neu gibt die Vernunft ihr zurück. 52. Die Antike an den nordischen Wanderer. Über Ströme hast du gesetzt und Meere durchschwommen, über der Alpen Gebirg trug dich der schwindligte Steg, mich in der Nähe zu schauen und meine Schöne zu preisen, die der begeisterte Ruf rühmt durch die staunende Welt. Und nun stehst du vor mir, du darfst mich heilge berühren, aber bist du mir jetzt näher und bin ich es dir? 53. Der Obelisk. Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle der Meister. Stehe, sprach er, und ich steh ihm mit Kraft und mit Lust. 54. Die Peterskirche. Suchst du das Unermeßliche hier? Du hast dich geirret. Meine Größe ist die, größer zu machen, dich selbst. 55. Der Triumphbogen. Fürchte nicht, sagte der Meister, des Himmels Bogen. Ich stelle dich unendlich wie ihn in die Unendlichkeit hin. 56. Das Distichon. Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule, im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab. 57. Die achtzeilige Stanze. Stanze, die schuf die Liebe, die zärtlich schmachtende. Dreimal fliehest du schamhaft und kehrst dreimal verlangend zurück. 58. Tonkunst. Leben, atme die bildende Kunst. Geist fordere ich vom Dichter, aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus. 59. Odysseus, alle Gewässer durchkreuzt, die Heimat zu finden, Odysseus, durch der Skylla Gebell, durch der Charybde Gefahr, durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes, selber in Aides Reich führt ihn die irrende Fahrt. Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Küste. Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht. 60. Theophanie. Zeigt sich der Glückliche mir, ich vergesse die Götter des Himmels, aber sie stehen vor mir, wenn ich den Leidenden seh. 61. Die Gunst der Musen. Mit dem Philister stirbt auch sein Ruhm, du, himmlische Muse, trägst, die dich lieben, die du liebst in Mnemosynens Schoß. 62. Der Homeruskopf als Siegel. Treuer alter Homer, dir vertrau ich das zarte Geheimnis, um der Liebenden Glück wisse der Sänger allein. 63. Astronomische Schriften. So unermeßlich ist, so unendlich erhaben der Himmel, aber der Kleinigkeitsgeist zog auch den Himmel herab. 64. Die Danaiden. Jahrelang schöpfen wir schon in das Sieb und brüten den Stein aus. Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird nicht voll. 65. An die Muse. Was ich ohne dich wäre, ich weiß es nicht. Aber mir grauet, seh ich, was ohne dich hundert und tausende sind. 66. Der Kaufmann. Wohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Männer, die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Zinn. Trag es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihr Winde. In bewirtender Bucht rausch ihm ein trinkbarer Quell. Euch, ihr Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu suchen geht er, doch an sein Schiff knüpfet das Gute sich an.